München, Spanien. Und da traf ich einen Kerl, der sich Paco nannte, aber nicht so hieß. Als ich ihn zum allerersten Mal gesehen hab, sagte ich ihm, er sähe fast aus wie Pierre Vries. Er lächelte gelangweilt und meinte, das hätte man ihm schon oft gesagt. Und einer hat ihn sogar schon einmal nach einem Autogramm gefragt. Einer Frau mit einem BMI von 26 habe ich einmal ein Kompliment gemacht. Ich sagte, dass sie wirklich einen schönen Körper hat und hab danach wegen was anderem gelacht. Sie fühlte sich verarscht von mir, dabei war es doch ehrlich so gemein. Doch sie hat nicht gelächelt, sondern stattdessen nur bitterlich geweint. Wenn einer einem einen guten Tag wünscht. Und weil der Kerl mich ignoriert hat, habe ich ihn einfach kurzerhand gelünscht.